Kundgabe 5982, empfangen durch Bertha Dudder am 22.06.1954. Veränderung des reinen Evangeliums. Nachfolger: Ihr werdet im reinen Evangelium unterwiesen und ihr lernet erkennen, wie unterschiedlich dieses mein reines Evangelium ist von dem, was als mein Wort auf Erden gelehrt wird. Ihr lernet erkennen, dass mein Wort eine Veränderung erfahren hat insofern, als dass es anders ausgelegt und daher auch anders ausgelebt wird. Dass des allein Wichtigen zu wenig geachtet, dagegen das Unwichtige herausgestellt wird und somit nicht viel geistige Erfolge erzielt werden. Ich habe den Menschen auf Erden den einzig gangbaren Weg gezeigt, indem ich lehrte und meine Lehre selbst auslebte, indem ich den Weg ging, den alle Menschen gehen sollen, um zu mir zu gelangen. Es ist der Weg der Liebe, den zu gehen allein nur dem Menschen das Himmelreich sichert, das heißt, nach seinem Leibestod, das Eingehen in die Lichtsphären, wo die Seele glückselig ist, in meiner Nähe. Meine Lehre ist zu einer Abart geworden. Sie ist nur noch versteckt zu finden in einem Gebäude menschlicher Zusätze, falscher Auslegung und Einhaltung unwichtiger Gebote, die nimmermehr von mir den Menschen gegeben wurden, die aber eine große Gefahr sind, dass das allein wichtige Gebot übersehen wird und also unerfüllt bleibt. Was nützet es euch Menschen, wenn ihr euch kasteiet, wenn ihr pflichtmäßige Handlungen vollzieht oder mich mit dem Munde bekennet, wenn ihr das Liebegebot nicht als erstes und wichtigstes erkennet und diesem Folge leistet? Ihr glaubt mich zu ehren durch zahllose Zeremonien, und ihr könnet mich doch nur ehren, wenn ihr tut, was ich von euch verlange. Und ich verlange von euch Liebe zu mir und zu eurem Nächsten. Solange ihr bei ernster Selbstkritik einen Mangel an Liebe in euch entdeckt, seid ihr noch nicht auf dem richtigen Wege, und ob ihr täglich und stündlich eure Knie beugt und euch an die Brust schlaget. Es ist dies Menschenverlangen, und es gilt auch nur den Menschen, die ihr davon zu überzeugen suchet, dass ihr fromm seid. Und wie weit ab seid ihr noch von der rechten Frömmigkeit, solange ihr nicht eure Mitmenschen mit der Liebe erfasst, die auch eure Liebe zu mir beweiset, solange ihr es duldet, dass die Mitmenschen neben euch leben in äußerster Not und Bedrängnis. Solange ihr nicht suchet, diese Not als erstes zu lindern, bevor ihr euch in äußerlichen Gesten gefallet, bevor ihr der Welt huldigt durch weltliches Schaugepränge, durch alles, wofür ihr den Namen fandet, mir zu ehren. In dieser Weise will ich nicht geehrt werden, solange noch eine Not zu mir schreit, die zu lindern euch Menschen wohl möglich wäre, wenn ihr euch meine Gebote der Liebe ins Herz schreiben möchtet. Solange ich auf Erden wandelte, galt meine Sorge den Notleidenden, Armen, Kranken und Bedrückten. Ihr, die ihr vorgebet, meine Nachfolger auf Erden zu sein, was tut ihr diesen Notleidenden, Armen, Kranken und Bedrückten? Solange ihr helfen könnet und ihr helfet nicht, seid ihr auch nicht rechte Nachfolger von mir, und ob ihr euch auch diesen Namen zuleget. Ich bewerte nur die Erfüllung meiner Liebegebote, weil alles andere, tiefer Glaube, Erkennen der reinen Wahrheit, Vereinigung mit mir und zuletzt die ewige Seligkeit aus der Liebe hervorgeht, niemals aber ohne Liebe gewonnen werden kann. Woraus schon ersichtlich ist, warum auf Erden die große geistige Not ist, warum die Menschen glaubenslos sind und im Irrtum dahingehen. Meine reine Lehre ist die Liebelehre, die ich auf Erden verkündet habe. So wie diese gelehrt und auch praktisch ausgeübt wird, steht ihr Menschen in der Wahrheit, und ihr habt den Weg der Nachfolge Jesu beschritten. Lasset ihr aber diese Gebote unbeachtet, so könnet ihr euch in äußeren Handlungen überbieten. Ihr werdet keinen Erfolg haben für eure Seele. Ihr werdet im Irrtum verbleiben und auch damit hinübergehen in das geistige Reich. Denn ich bewerte allein den Grad der Liebe, den eure Seele erreicht hat, bis zur Stunde des Todes. Amen.